Ich bin ein Star, ein großer Star mit allen Launen. So heißt das Urteil, meine Herren, ist das nicht wahr? Das ist ein Irrtum, meine Herren, wozu das Staunen? Was hab ich schon so viel davon, dass ich ein Star? Ein Kinostar, du Sehnsucht tausender Mädchen, Kinostar, Idol der heutigen Zeit. Meterhoch verkünden die kleinsten Städtchen deinen Ruhm, deine Schönheit, deine Unvergleichbarkeit. Kinostar, du Abgott dieses Jahrhunderts, jeder wünscht an deiner Stelle zu sein. Doch das grelle Scheinwerferlicht verbirgt der Welt mein wahres Gesicht. Im Grunde meines Herzens bin ich allein. Ich will nicht nur spielen, ich habe es endlich satt. Sie ist verrückt. Ich will mich nicht schminken, mehr will mich nicht länger maskieren. Oh Gott. Ich will nicht verlangen mit 500.000 Watt mein letztes Geheimnis verlieren. Ich will nichts mehr hören von Sexappeal und von der Pracht der Beine und meines Gesichts. Ihr habt ja aus mir eine Puppe gemacht. Ich will eine Frau sein, sonst nichts. Kinostar, du Sehnsucht tausender Mädchen, Kinostar, Idol der heutigen Zeit. Meterhoch verkünden die kleinsten Städtchen deinen Ruhm, deine Schönheit, deine Unvergleichbarkeit. Kinostar, du Abgott dieses Jahrhunderts, jeder wünscht an deiner Stelle zu sein. Doch das grelle Scheinwerferlicht verbirgt der Welt mein wahres Gesicht. Im Grunde meines Herzens bin ich allein. Kinostar, du Abgott dieses Jahrhunderts, jeder wünscht an deiner Stelle zu sein. Doch das grelle Scheinwerferlicht verbirgt der Welt mein wahres Gesicht. Im Grunde meines Herzens bin ich allein.